Ladies and gentlemen, the party has just begun. FM4 La Boom Deluxe. Hi Leute, hier spricht Mufti aus einem Zug der Deutschen Bahn. Willkommen zu La Boom Deluxe mit eurem Host Patrick Pulsinger. Heute hört ihr eine Stunde von meinem Set vor zwei Wochen. Mufti. representing Playboy. like your mother used to make. La Boom Deluxe. Understand. I gave her diamond rings, expensive than everything. Thank you. We'll be right back. in friendship, in your relationship, in your family, and in the world, like, you really want it, and sometimes you still can't get over yourself. Like, you're part of the problem, it's not just the other. It's too easy to think like that. Das war Mufti live at Praterstraße, aufgenommen am 7.3.2026. Und Playlist, wie gesagt, gibt's leider keine, aber natürlich gibt's die Mixes bei uns auf FM4 Dance zum Nachhören einen Monat lang. Und ich gebe jetzt wieder ab an Sebastian Schlachter.